actually a year's time. 167 countries have been invited, but there appears that the Olympics could be disrupted by a political boycott because of North Korea's demand. Aber die Triebe, die Triebe, die Triebe! Yeah, I think the latest compromise. Mein Kopf da ist so leer! Wie ein Zahnrad ohne Zacken! Mach mich normal an! Du Engel der Gosse! Du weißt, ich bin ein Mann, mein Mann! Oh, lass mich bei dir sein! Oh, lass mich bei dir sein! Be my dream, oh, be my life! Thank you. Ein Amboss ist verschlingelt da. Und du für mich. Nass geschwitzt, nur für dich. Annihilator robot. Welcome to the world of electronic music. Auto sequence.

weiße Hai. Der weiße Hai.